Legende Nummer 9. Es ist ungerecht, wenn 50 Menschen die Hälfte des Weltvermögens haben. Wenn jemand Milliarden hat, dann ist das obszön und unmoralisch. Es gibt viele derartige Vergleiche, die herangezogen werden, um die angeblich himmelschreiende Ungerechtigkeit der ungleichen Vermögensverteilung auf dem Planeten zu kritisieren. Das mit den 50 Menschen ist eine Legende, die von den Linken seit Jahren in die Welt gesetzt wird und mit der ich regelmäßig in Veranstaltungen konfrontiert werde. Wenn sie stimmen würde, müssten die 50 reichsten Menschen 180 Billionen Dollar besitzen, denn das Gesamtvermögen aller Personen weltweit wird aktuell auf etwa 360 Billionen Dollar geschätzt. Wir können aber bei Oxfam, einer Organisation, die in schöner Regelmäßigkeit Studien dazu vorlegt, Anfang 2020 lesen, dass die etwa 2150 Milliardäre auf der Welt in etwa so viel Vermögen wie die ärmsten 60% der Menschheit zusammen besitzen, nämlich etwa 8,7 Billionen US-Dollar. Das zeigt, dass die Legende ein mathematisches Ding der Unmöglichkeit ist, denn 8,7 Billionen US-Dollar sind gerade mal 2,4% der 360 Billionen Dollar. Der Umstand, dass eine relativ kleine Anzahl Personen sehr viel besitzt, ist also eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem, vor dem wir stehen, scheint doch vielmehr so gelagert zu sein, dass 60% der Weltbevölkerung über sehr wenig Vermögen verfügen, nämlich im Durchschnitt nur über knapp 1.100 US-Dollar pro Kopf. Die Ursache dafür ist sehr einfach zu ermitteln. Es ist der Mangel an wirtschaftlicher Freiheit. Die 60% Ärmsten auf dem Planeten verteilen sich nämlich nicht fein über alle Länder, sondern sie konzentrieren sich in den Ländern, die im internationalen Vergleich auch das niedrigste Pro-Kopf-Einkommen haben. Das klingt wie eine absolute Binsenweisheit und das ist es auch. Das ist eigentlich unglaublich, dass man es überhaupt noch erwähnen muss, denn es wird in der Debatte um Freiheit versus Planwirtschaft geflissentlich ignoriert, dass die Länder mit dem geringsten Pro-Kopf-Einkommen auch diejenigen sind, deren Bürger die geringsten wirtschaftlichen Freiheiten genießen. Länder, die marktwirtschaftliche Reformen anstoßen, klettern in der Rangfolge nach kurzer Zeit nach oben, während Länder, die ihr Heil in Steuern, Bürokratie und Regulierung suchen, auf der Leiter unweigerlich absteigen. Und da das Vermögen nur entstehen kann, wenn es vorher aus Einkommen angespart wird, können wir schlussfolgern, dass die ärmsten 60% der Weltbevölkerung wohl kaum das Opfer der Milliardäre sind, sondern sie sind das Opfer ihrer Politiker, die es vorziehen, eine Herrschaft der Bürokratie und Korruption zum eigenen Vorteil zu errichten und denen in Wahrheit ihre Völker herzlich egal sind. Die Herrscher dieser Länder sind oft ebenfalls extrem reich. Sie finden sich auf keiner reichen Liste der Welt wieder. Sie erzählen den Leuten Märchen von Antikolonialismus, Sozialismus, Gleichheit und Gerechtigkeit. Sie leben hinter hohen Palastmauern, verborgen vor den Blicken ihrer Opfer, den Bürgern dieser Länder, die schon längst reich wären ohne diese Politiker. Die Heritage Foundation erstellt jährlich für fast jedes Land einen Index der wirtschaftlichen Freiheit, der sich aus den wesentlichen Faktoren einer freien Wirtschaftsordnung ergibt.